Ein paar Minuten vor der vereinbarten Zeit bezogen die drei Detektive gemeinsam Stellung an der Straße, den Leuchtturm draußen im Meer im Rücken. Hin und wieder brauste ein Auto vorbei, aber insgesamt herrschte nicht viel Verkehr. Am Strand hingegen wimmelte es nur so von Menschen. Hey, von rechts kommt ein Auto. Wieder nichts. Ja, nur die Ruhe, Zweiter. Da kommt noch eins. Ein Buick. Er verringert das Tempo. Ja, da sitzt ein Mann drin. Trägt eine Sonnenbrille. Das muss er sein. Hey, du da! Meinen Sie mich? Quatsch nicht rum, legt die Unterlagen durchs Fenster auf den Beifahrersitz. Dann bekommt ihr eure Freundin in 5 Minuten wieder. Einverstanden. Nur du. Ihr anderen bleibt stehen. Ist ja schon gut. Hier, Sir. Stopp! Mach den Karton auf. Ich will den Inhalt sehen. Ach, so misstrauisch? Und? Zufrieden? Jetzt? Ja.